dann wie immer vorüber aus die Jugendzeit in langer, banger Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trübt mein Sinn, ich sitz im goldenen Käfig drin. Oh,